1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben. Es ist 1 Uhr und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist bei uns Themennacht und das Thema heißt Party Exzesse. Was habt ihr an heftigen und krassen Sachen auf einer Party schon erlebt? Zum Beispiel Filmrisse durch Drogen, Komasaufen oder K.O.-Tropfen oder öffentlicher Sex während einer Party, gibt's ja auch alles. Oder ist es infolge einer Party sogar zu sexuellen Übergriffen gekommen oder vielleicht zu einem Unfall? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema Party-Exzesse, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist der Patrice, stimmt das? Ja, das ist richtig. Das ist richtig, Patrice, 21 Jahre alt. Ganz genau. Grüß dich. Grüß dich auch. So, Party-Exzesse, was hast du erlebt? Ja, also doch mehrere Sachen bis jetzt. Aber das sicherlich prägendste bis jetzt war der erste wirkliche Totalausfall mehr oder weniger, der da in einer Ausnüchterungszelle endete. Oh, war ja. Bei dir? Mit dir? Bei mir, genau. In der Ausnüchterungszelle? Ja. Habe ich noch nie erlebt. Hast du was vorweg? Ja. Erzähl mal. Ja, also ich bin jetzt 21. Damals war ich gerade frisch 18 geworden. Mhm. Und war in der 13, da hatten wir halt gerade wahrscheinlich die Abitursklausuren hinter uns und war uns natürlich nach Feiern zumute. Mhm. Und es bat sich sehr an, dass an dem Abend eine große Party in der Universität stattfindet mit so 10.000 Leuten ungefähr. Und dann sind wir zu einem Kumpel erst gefahren, haben da so ein bisschen vorgetrunken, auch nicht übermäßig, weil da ist Alkohol auch recht günstig. Mhm. Sind wir da hingefahren und da beginnt es auch schon bei mir, dass es größtenteils Gedächtnisfetzen werden. Ich konnte dann am nächsten Tag von meinem Portemonnaie her rekonstruieren, dass ich 5-6 Bier oder sowas da gekauft habe. Mhm. So Sachen, an die ich mich noch erinnere von der Party war, ich hatte dann eine ältere Freundin wieder getroffen, bin mit der da irgendwie rumgelaufen und habe dann mich mit irgendeinem Typen unterhalten, den ich vorher noch nie gesehen habe, der irgendwie so als ihre verkleidet hatte oder sowas. Also so ein paar Sachen von der Party erinnere ich mich noch. Aber dann ist irgendwie ein Schnitt. Und das Nächste, woran ich mich wirklich erinnere, ist, dass ich über einem Feld nachts laufe. Es war richtig kalt. Es war halt nicht mal Frühling. Ich hatte nur ein T-Shirt an, eine Hose. Ja. Ich renne über das Feld, habe tierische Angst vor keine Ahnung. Mhm. Und das mutete schon so ein bisschen wie eine Halluzination an. Mhm. Das wurde dann noch stärker, als ich dann in einem Garten von einem recht großen und schönen Haus stand und auf einmal das Gefühl hatte, ich bin in so einer Art Computerspiel oder sowas. Also ich dachte dann, ich hätte die Aufgabe, über die Zäune, die im Garten stehen, zu springen. Warst du denn real in diesem Garten? Ja, den gab es wirklich. Den gab es wirklich? Das stimmt. Also ich hatte das... Nochmal eine Frage zu, du bist dann schon relativ besoffen zu dieser großen Party in die Uni gegangen. Ja, also angetrunken. Nicht angetrunken, weil sechs Bier, die du dann da getrunken hast, die können es ja auch nicht gewesen sein. Ganz genau, also deswegen so im Nachhinein bezweifle ich auch, dass es alles an Alkohol lag. Du vermutest, dass da was reingemischt wurde? Genau, also ich verneine für mich eigentlich jegliche andere Art von Drogen. Ja. Und ich würde auch betrunken nie irgendwas anderes anrühren. Da habe ich viel zu viel Respekt vor und aus meinem Bekanntenkreis zu viele negative Beispiele. Aber du warst ja mit Leuten dort. Haben die hinterher dir denn nicht erzählt, wie das da abgegangen ist, was passiert ist? Die meinten, ich habe mich wohl relativ schnell von denen entfernt. Achso, dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes auf den Acker gegangen? Genau, also dazu kommt, ich habe einen relativ großen Freundeskreis und bin dann halt irgendwie rumgelaufen und habe da wahrscheinlich an jeder Ecke irgendwie jeden getroffen, den ich irgendwie kenne. Hat mir im Nachhinein auch einer erzählt, den ich vor einer Woche erst wieder getroffen habe seit ein paar Jahren, dass wir uns da das letzte Mal gesehen haben, woran ich mich aber nicht mehr erinnere. Achso, so, jetzt warst du da in dem Garten. Gab es da noch andere Erinnerungen oder machen wir dann den Sprung schon in die Ernüchterungszelle? Nee, da kam da noch ein bisschen was. Nämlich war es dann, also ich habe da, als ich über die Zäune gesprungen bin und versucht habe an so Holzgerüsten, an denen Pflanzen entlang wachsen, das Ding habe ich auch irgendwie umgerissen, also ich habe da ein paar Sachen umgeworfen und war dabei recht laut. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ach, du musst jetzt schlafen, und habe mich dann auch in so ein Blumenbeet reingelegt. Wahrscheinlich sind da Leute auf dich aufmerksam geworden und haben die Polizei geholt. Ja, also dazu komme ich gleich. Habe mich dann in das Blumenbeet gelegt, weil ich dachte, ja gut, vielleicht isolieren die Blumen und es ist nicht ganz so kalt oder sowas. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Dann habe ich gesehen, dass auf der Veranda da eine Gartengarnitur irgendwie zusammengeklappt war. Und habe dann versucht, mich da irgendwie so reinzulegen. Und da lag ich, und dann ist auch schon die Verandatür aufgekommen und der Hausbesitzer ist mit dem Besen rausgekommen. Aber da kannst du dich ja doch noch eine ganze Menge erinnern. Ja, das war dann halt... Ne? Also. So, dann kam irgendwann die Polizei. Genau. Beziehungsweise und dann ist die Erinnerung weg. Mich hat der Hausbesitzer erst noch ein bisschen verdroschen. Ja. Also mit dem Besen, den er in der Hand hatte. Ja. Also ich hatte dann einen blauen Fleck, also einen größeren blauen Fleck am Bein und sonst noch irgendwas. Verstehe. Wann kam denn nun die Polizei? War es nicht so spannend? Also ja, die hat er dann auch noch gerufen. Ja. Und ja. Und dann bist du dann irgendwann am nächsten Morgen aufgewacht in der Zelle bei der Polizei. Ganz genau. Und das war wahrscheinlich super peinlich für dich und du warst ganz verwirrt und wusstest gar nicht, was los ist. Ganz genau, die ganzen Erinnerungen sind dann auch langsam und allmählich erst wiedergekommen. Klingt aber wirklich so ein bisschen, wie du es gerade geschildert hast, als hätte man dir da irgendwas reingemixt. Ja. Hat das irgendwie ein Nachspiel noch? Musstest du Strafe zahlen oder? Nee, glücklicherweise nicht. Also hätte mich der Hausbesitzer wegen irgendwas angezeigt, hätte ich ihn halt wegen Körperverletzung angezeigt. Das wusste er wahrscheinlich auch, hat er sich irgendwie gedacht. Ach so. Und so eine Nacht in der Aussicherungszelle hat irgendwie zur Folge, dass diese Information bei der Polizei für 2 Jahre oder so gespeichert wird. Ach so. Dann wird man halt verstärkt bei Alkoholkontrollen geprüft. Aber das ist ja schon ein drastisches Erlebnis gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das hat nicht jeder erlebt, sowas. Hat das eine Konsequenz jetzt für dich, wenn du auf Partys gehst? Ja, also direkt danach habe ich bestimmt für ein halbes Jahr höchstens dann irgendwie mal so 1-2 Bier in geselliger Runde oder so getrunken und von dem exzessiven Trinken die Finger gelassen. Das fing dann später wieder ein bisschen mehr an, aber natürlich diese Erfahrung war wirklich ein grundlegender Schnitt, der mir irgendwie zeigte, okay, du bist an deine Grenzen gekommen, die kennst du jetzt, aber die musst du auch nicht nochmal erreichen. Ja, das Ganze klingt wirklich ein bisschen unheimlich, weil du ja, so wie du es gerade erzählt hast, gar nicht exzessiv getrunken hast. Genau. Ne? Es hat sich dann irgendwie so ergeben, wie auch immer und warum auch immer. Ja, also Respekt vor Partys irgendwie mehr oder weniger hatte ich danach auf jeden Fall. Ja, verstehe. Das ist verlaufen, aber... Verstehe. Ist ja noch alles gut gegangen, hätte ja irgendwie noch übler enden können oder du hättest auch dich irgendwie verletzen können fürs Autorennen oder weiß der Teufel was. Ja, genau. Aber es ist gut gegangen. Ja, bin ich auch glücklich. Patrice, gutes Feiern und sei vorsichtig demnächst. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Partyexzesse, ihr Lieben, heißt unser Thema heute Nacht. Und ich frage euch, was ihr schon an extremen oder vielleicht auch unangenehmen Dingen auf Partys, während Partys erlebt habt. Das kann das Komasaufen sein, das können Erfahrungen oder Erlebnisse sein mit und durch K.O.-Tropfen. Es können aber auch Sachen sein, die so nach einer Party passieren, dass man vielleicht völlig zu geballert Auto gefahren ist und hat einen schweren Unfall gebaut. So etwas in die Richtung. 0800 220 5050, Telefonnummer, Mail, domian@wdr.de. Michael 23, hallo Michael. Hallo. Ja. Genau, also Partyexzesse. Genau, Partyexzesse. Michael. Ja, und zwar war das vor circa 1,5 Jahren. Da habe ich mitbekommen, dass mein Vater eben eine Affäre hat mit... meine Freundin hat sich von mir getrennt, mein Studium ging... Was war mit dem Vater? Das habe ich nicht verstanden. Mein Vater hat sich von meiner Mutter getrennt. Ach so. Hat sie schon längere Zeit betrogen. Ja. Und meine Freundin hatte gerade nach 4 Jahren mit mir Schluss gemacht und so. Und im Studium ging es dann auch runter. Also eigentlich war alles am Tiefpunkt. Brach alles zusammen. Genau. Ja. Und ich hatte eine Kreditkarte von meinem Vater ausgestellt, eine Zweitkarte, also die auf sein Konto läuft. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt lasse ich es krachen, bis die Wände wackeln. Mhm. Also ich habe 2-3 Freunde eingepackt, bin in den ersten Nachtclub gegangen, in den ich gehen konnte und habe also für 9 Tage, bis mein Vater es rausbekommen hat, die Karte benutzt. Also 9 Tage? 9 Tage lang. Das heißt, du hast 9 Tage gefeiert? Ich habe 9 Tage hintereinander Party gemacht, genau. Was ist in diesen oder während dieser 9 Tage alles passiert? Ja, also ich habe angefangen eben in die Clubs zu gehen, die teuersten Clubs, die ich gefunden habe, habe alle eingeladen. Natürlich war dann ein Riesentropfen da. Also in erster Linie ging es mir eigentlich darum, einfach betrunken zu werden in der Zeit. Mhm. So nicht ein Ausweg, aber halt einfach mal das alles zu vergessen und einfach weg. Ja, hast du denn auch geschlafen während dieser 9 Tage? Offensichtlich schon. Wenig, weil also das davor und danach hatte ich nie wieder was damit zu tun, aber in dieser Zeit waren eben auch Drogen mit im Spiel. Welche Drogen? Koks unter anderem oder Speed zum Beispiel. Das hält einen vom Schlafen ab, ne? Genau. Ja. Also auch, weil ich das noch nie davor gemacht hatte, war das natürlich gleich der erste Durchmarsch von 2-3 Tagen hintereinander. Wie kam das denn an dem Abend, wenn du vorher noch gar keine Erfahrung mit Koks zum Beispiel hattest? Kam denn dann plötzlich zu dir und hat dir das angeboten? Oder wie? Ja, also es ging dann so, dass ich eben in die Clubs gegangen bin, die doch teurer waren. Mhm. Und da ist es ja nicht gang und gäbe, aber es passiert ziemlich heftig. Und so. Das ist einfach. Also, und so ist es dann bei dir auch passiert? Genau, da ist einfach einer zu mir gekommen, hat gesagt, möchtest du? Und voll bis oben hin, hat natürlich gesagt, ja. Mach ich. Und das ging dann die Woche durch. Also. Aber Koks kann man, glaube ich, nicht mit Kreditkarte bezahlen, ne? Nee, da wurde ich dann nicht eingeladen, aber da haben dann die Leute gesagt, komm, mach bei uns mit, du trinkst ja. Du kaufst ja die Getränke. Mhm. Und es war dann soweit, dass ich eben die Karte nach 3,5 Tagen so gemaxt hatte, also das Limit ausgezogen hatte. Und dann bin ich eben kurz nach Hause. Ich war davon noch gar nicht nach Hause. Und schau mal eben, das Limit war wie viel? 50.000 Euro. Wie bitte? 50.000 Euro nach 3 Tagen? Ja. Du hast 50.000 Euro versoffen und verkokst. Also versoffen muss man sagen. Versoffen eigentlich, ja. In 3 Tagen? Ja, das waren die ersten 3 Tage. 50.000 Euro. Und dann bist du, erzähl weiter, und dann bist du nach Hause gegangen? Dann bin ich nach Hause und dann dachte ich mir, jetzt reibe ich es rein. Und dann habe ich die Karte von meinem Vater genommen und mit der weitergemacht. Und die Karte vorher war die nicht auch von deinem Vater? Das war eine Karte, wo mein Name drauf stand, eine Zweitkarte. Jetzt habe ich wirklich seine genommen, wo seine Karte, also illegal. Also und du hattest so ein Limit von 50.000 auf deiner Karte schon? Ja. Ja? Und genau, und dann habe ich eben auf die Karte von meinem Vater weitergemacht, also noch viel exzessiver, und dann waren es halt am Ende, hat American Express war das, bei meinem Vater angerufen, hat gesagt, dass unüblich hohe Summen abgebucht wurden, und ja, da ist es rausgekommen, da hat es dann auch aufgehört, und da waren wir dann bei so 130.000 Euro. Nein! Ja. Insgesamt dann? Insgesamt dann, ja. 130.000 Euro? Ja, sowas. Das geht, wie geht denn sowas? Ja, also es geht zum einen mit sehr, sehr vielen Leuten, von denen man natürlich weder davor noch danach jemals was hört. Also das heißt, du musst im Prinzip fast den ganzen Club eingeladen haben. Ja, also ich habe... Und der Champagner muss geflossen sein. Ja, also alles, was herging, also alles, was auf der Karte war, war da. Unfassbar. Unfassbar. Also restlos. Also, aber als diese 9 Tage um waren, dann warst du doch wahrscheinlich... Dann ging es erstmal nach Hause. Da wurde ich natürlich erstmal... Also haben meine Eltern mich erstmal rausgeworfen. Stopp mal, noch Frage. Warum hast du nach 9 Tagen aufgehört? Konntest du Körper... Weil mein Vater die Kreditkarte eben gesperrt hat zu dem Tag. Ach so. Genau. Also du hättest noch weitergemacht? Ja, weiß ich nicht, ob ich zusammengebrochen wäre oder... Weil das ist ja auch eine körperliche Hochleistung ne? Ja, also das war Wahnsinn. Also das war auch, also am letzten Abend ging es dann auch bei mir auch in die Ausrüstungszelle mit 4,2 Promille. Mit 4,2 Promille? Ja, also das war wirklich... Oft ging es mir eigentlich mehr darum, betrunken zu werden. Ich bin dann nach 2 Stunden... irgendwie wieder ein bisschen zum Sinn gekommen. Aber wenn es dir nur darum gegangen wäre, hättest du dir doch irgendwie eine Flasche Shampoos kaufen können, hättest dich zu Hause von Fernseher gesetzt. Ja, natürlich. Aber du wolltest auch den großen Larry raushängen lassen. Ja, zum einen war das bestimmt ein Punkt und zum anderen wollte ich es auch meinem Vater reindrücken. So, 130.000 Euro. Ja. Das ist ein Vermögen, ist das. Ja, also, wer hat das Geld bezahlt? Dein Vater? Ja gut, das hat er dann am Ende bezahlt, weil ich ansonsten natürlich belangt hätte werden können, weil ich ja seine Karte benutze. Ist dein Vater denn so wohlhabend, dass ihm das nicht viel ausmacht? Ja gut, es macht ihm schon was aus, aber... Aber ist auch nicht so ganz schlimm. Wir müssen jetzt nicht irgendwie aus unserem Haus ausziehen oder sowas deswegen, aber... Verstehe. Also, es hat schon... Gab es denn eine, also wenn auch keine juristische Strafe für dich, gab es dann eine Strafe deiner Eltern oder von Seiten deines Vaters? Genau, also ich studiere jetzt wieder weiter. Ich hatte das letzte Jahr überhaupt nicht mehr studiert, weil also mein Vater mir er unterstützt mich finanziell mit null, überhaupt nichts mehr. Mhm. Und genau, jetzt habe ich das Jahr gearbeitet, damit ich mein Studium weiterfinanzieren kann. Was studierst du? Wirtschaft? Und genau. Was hast du gearbeitet, um das Geld ranzuholen? Zwischenzeitliche Jobs. Also im Moment mache ich so Kundenbetreuung beim Handyanbieter. Ach so, sowas. Also ja. so kleine Sachen. Ja, ja. Mhm. Ja. Ach so, der Vater hat jetzt zur Strafe den Geldhahn zugedreht und hat gesagt, Junge, wenn du studieren willst, musst du alleine das Geld zusammen. Genau. Ist eine gute Maßnahme. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ich kann es selber gar nicht. Also ich bin selber so wahnsinnig sauer auf mich, dass ich das habe zukommen lassen. Hat dein Vater dir das denn, wenn er auch natürlich sauer war, so menschlich vergeben mittlerweile? Ja, das ist, das ist eigentlich einer der großen Punkte, warum ich so wahnsinnig bereue, weil es schon was zwischen mich und meinem Vater ein bisschen getrieben hat. Also das Vertrauen war am Anfang natürlich komplett weg. Mhm. Da war überhaupt du hast ja deinen Vater bestohlen. Klar, ne? Natürlich, ja. Genau. Es kehrt langsam wieder, aber man merkt zum Beispiel, es gibt diese Momente, wenn man im Auto nur zu zweit sitzt, da merkt man das. Wenn man jetzt ein paar Minuten ohne miteinander ein Wort zu wechseln fährt oder so. Also es ist wirklich... Wie kann man sowas wieder gut machen? Ja. Überlege ich gerade, wie kann man das machen? Also das Einzige, was ich jetzt eben wirklich versuche, ist, also ich trinke extrem selten, also wirklich exzessiv gar nicht mehr. Ich gehe nicht mehr weg, Nachtclubs überhaupt nicht mehr, habe ich komplett eingeschränkt. Okay, damit vermeidet man vielleicht ähnliche Ausfälle, aber wie kann man es gut machen? Ja, also ich versuche jetzt eben nur wirklich mein Studium durchzuziehen, für das er hat mir auch eine Schulausbildung in England bezahlt, die natürlich nicht weggeworfen werden soll. Ich möchte einfach zeigen eben, dass ich doch noch sowas nutze bin praktisch. Ja. Also, so, wenn du jetzt dein Studium gut hinlegst und vielleicht irgendwann auch einen ordentlichen Job bekommst, könntest du dir ja vornehmen, dass du das Geld zurückzahlst. Auf jeden Fall. Ja. Dann wäre das eine heftige Jugendsünde von dir gewesen, aber dann wärt ihr wieder quitt, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich glaube nur auf das Quitt. Ich glaube, das Quitt interessiert ihn weniger als der Verlust zwischen uns, also der Vertrauensverlust. Verstehe, aber wenn man das dann, wendest du irgendwie... Auf jeden Fall, das habe ich mir auch ganz fest vorgenommen. Also verstehe ich, wie du sagst, aber ich glaube, in dem Moment, wo man das dann auch zurückzahlt, wächst auch erneut natürlich das Vertrauen. Ja. Ne? Klar, ja, dann sieht er, du meinst es ernst und das Materielle wirst du auf jeden Fall begleichen und so. Ja. Mensch, das ist aber eine heftige Geschichte, du. Ja, also das war ein Exzess. In deinem Fall, also ich habe es bei Patrice gerade gesagt, aber bei dir ist das noch viel krasser, kannst du auch froh sein, dass nichts Schlimmes passiert ist. Auf jeden Fall. Also wie oft ich da komplett betrunken mit zwei anderen, die, wenn ich noch betrunkener war, durch die Stadt gesteuert bin. Also das war wirklich... es ist nichts, auf das man stolz sein kann, auf jeden Fall. 130.000 Euro versoffen in 9 Tagen. Ja. Ja, in edlen Clubs kann man das. Das ist wirklich wahr, wenn man viele Leute einlädt. Klar. Es waren auch so Table Dance-Läden dabei. Hast du die Kohle auch für Mädels ausgegeben? Ja, unter anderem auch. Das heißt, sexmäßig kracht das auch richtig? Ja, mehr im Table Dance als jetzt, also Bordell war unter anderem auch dabei, aber nur ein, zweimal. Also, das war nur so ein Table Dance war dann eher so das meiste. Das heißt, du hast die Mädels tanzen lassen. Ja. Und hast das bezahlt dann. Ja, genau. Also die haben auch dann nach 2 Tagen, nachdem wir da waren, haben die den Club auch für andere geschlossen. Also, das ist unfassbar. Wirklich, warst du noch mal irgendwann danach in einem von diesen Clubs? Nein. Du klingst so von der Sprache her so ein bisschen süddeutsch. Hat das Ganze in München stattgefunden? Ja, Nähe. Okay, muss es auch nicht sagen. Das klang also es war wirklich, es war eine ziemlich, ja. Also ich gehe nicht mehr hin auf jeden Fall. Verstehe. Ja. So. Genau. Das war wirklich ein Party-Exzess, ne? Wie er im Buche steht. Das war ein Party-Exzess. Kaum noch zu toppen, kaum noch zu toppen. Ja, aber du bist geläutert, ne? Höre ich so aus. Und hast Pläne und willst das... Ja, ich hoffe, ich habe das eingesehen. Also das war wirklich der größte Fehler meines Lebens, glaube ich. Das kann man nicht mehr, kann man nicht mehr falsch machen. Ja. Danke für deinen Anruf und dass du das so offen erzählt hast. Das ist ja auch, gehört da ein bisschen Mut dazu, ne? Naja, es ist ein Party-Exzess, da wollte ich mal anrufen. Ich danke dir vielmals, Michael. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, die kostenfrei ist für euch. Und unser Thema ist Party-Exzesse. Wer von euch hat Party-Exzesse erlebt? Krasse Sachen, heftige Sachen auf Partys, während einer Party, vielleicht auch im Nachhinein erlebt, die vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln sind, vielleicht, aber auch alles andere als zum Schmunzeln sind. Hier ist Lukas. Lukas ist 18 Jahre alt. Hallo Lukas. Ja, hallo Jürgen. Hallo Lukas. Ja, was hast du erlebt? Das ist eigentlich etwas eher Harmloses. Und erzähl. Zwar geht es darum, ein Kumpel hat vor einigen Wochen eine Hausparty gefeiert bei sich. Mhm. Und wir sind hingefahren natürlich. Und ja, die Party ging also an sich auch ganz gut los. War von Anfang an gute Stimmung. Wir haben auch gut getrunken dann gegen den Abend hin. Mhm. Was wurde getrunken? Ja, Bier und ab und zu auch was etwas Härteres vielleicht. Also wir waren also schon gut angetrunken, sag ich mal dann. Okay. Und also wäre an sich eine ganz normale Feier geworden, wenn da nicht plötzlich Gäste aufgetaucht wären, die gar nicht eingeladen waren von dem Gastgeber, sondern von dessen älterem Bruder. Aha. Also die hatten mit denen nicht viel zu tun und die waren auch jetzt nicht aggressiv oder so, die waren ziemlich nett. Ja. Und haben halt auch lustige Geschichten erzählt und so. Ja. Wie viele Leute wart ihr denn insgesamt dann, auch als die neuen Leute aufgetaucht waren? Oh, keine Ahnung, ja, nicht viele, also 15 bestimmt so ungefähr. Ja. Mhm. Also noch überschaubar. Mhm. Jedenfalls, wie gesagt, war eigentlich an sich ganz okay. Bis dann der eine von denen mit dem Namen Dunsten, also jetzt hat er schon gesagt, dass er nicht viel bei rumkommen kann eigentlich bei dem Herrn, bis dieser Herr dann angefangen hat, alle Reste auszutrinken, die wir noch auf dem Tisch standen. Also alles durcheinander, Bier, Wodka, Wein, Sekt, alles leer gemacht, was noch da war. Ja. Und der war dann halt also wenige Sekunden später auch gut betrunken. Da hat er noch neben uns, hat er noch also viele Sachen erzählt, die also vollkommen unsinnig und schon wurden und also totaler Mist waren eigentlich. Mhm. Und ja, dann war er plötzlich verschwunden. Ja. Und die haben uns auch gar keinen großen Kopf darum gemacht, haben halt weiter erzählt, ein bisschen weiter getrunken. Ja. Und ja, eine halbe Stunde später vielleicht so circa, musste dann jemand aufs Klo und hat dann diesen Herrn Dunsten dann auf dem Klo wiedergefunden. Sag mal, du hieß der wirklich so? Nee, der hat doch mal seinen Spitznamen. Ach, sein Spitzname. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, musst du ja nicht sagen, den Namen hier. Nein, nein, um Gottes Willen, also war sein Spitzname. Ja, okay. Also sagt dann halt, war dann halt auf dem Klo, lag auf dem Boden in seiner eigenen Kotze. Mhm. Also das ganze Klo war voll. Mhm. Also nicht das Klo selbst, sondern halt rundherum, der ganze Boden. Ja. Und also an der Wand, es hing überall was. Ja. Und er selbst war halt auch da drinnen. Und er wurde dann aus da herausgezogen, sag ich mal, und auf den leeren Bierkasten gesetzt, dass er dann zumindest nicht so drin liegen muss. Ja. War er denn noch bei Bewusstsein, als ihr ihn gefunden habt, oder war der irgendwie ja, schon... Also wenn man jetzt seinen Namen gesagt hat, hat er noch gesagt, aber... Ja, viel mehr kam da nicht mehr. Ja. Und der wurde dann da drauf gesetzt und wir haben dann versucht, den Gastgeber zu finden, der wahrscheinlich schon oben am Schlafen war, also im oberen Stockwerk. Mhm. Und haben dann halt versucht, ihn da irgendwie aus seinem Schlafzimmer rauszukriegen. Mhm. Und als wir dann wieder kamen, also wieder zu uns, wir haben ihn da unten reinsitzen lassen, hat er sich wieder übergeben und seine Arme waren voll, seine Beine waren voll und der Flur auch teilweise, alles war voll wieder. Ach du Lieber, da hat der Gastgeber sich aber gefreut. Ja, der hat einen eigentlich noch gelacht, noch teilweise. Ach, der hat wirklich gelacht. Auch, noch. Der ist ein bisschen alkoholisiert, vielleicht deswegen auch. Mhm. Aber der ist halt auch einer, der das auch mit Spaß dann nimmt. Aber jedenfalls hat man halt die zwei Probleme. Einmal musste dieser Herr wieder weg. Ja. Und der Herr Dunsten. Ja, ja. Und das Zeug musste sauber gemacht werden. Ja, natürlich. Ja. Genau, und vor allem halt bis zum nächsten Tag, weil am nächsten Tag kamen dann die Eltern wieder. Boah. Ja, und das erste Problem, also den Herrn wegschaffen, war eigentlich ganz leicht zu lösen, denn der Bruder von dem Gastgeber hat sich dann bereit erklärt, den nach Hause zu bringen. Ach so. Da der aber weder, also tragen konnte man ja nicht, der war ja voll beschmiert von oben bis unten. Ja. Haben wir uns dann dazu entschlossen, eine Schubkarre zu holen. Und haben dann ihn, den Dunsten relativ, also möglichst schnell vom Bad durch den Flur rausgehievt, in die Schubkarre rein. Und der wohnte offensichtlich nicht so weit entfernt. Ja, das war so ein kleines Dörfchen, also es ging. Ja, ja. Und da hat auch zufällig bei ihm gleich gerade das Handy geklingelt und eine, also einer, die da auch mitgefeiert hat, ist dann rangegangen. Ja. Und da war die Mutter von dem Herrn dran. Mhm. Und halt, ja, wo bleibt der und sowas? Und ja, der, sie meinte halt, der kommt gleich nach Hause und die Mutter hat dann auch an der Tür gewartet. Wie alt ist denn eigentlich der Herr D. gewesen? Ja, ich kannte ihn ja nicht, aber ich denke mal so vielleicht ein, zwei Jahre älter. Ach so, 21. Um die 20. Also wahrscheinlich so zwei, um die 20 rum. Ja, okay. Der Herr D. wurde mit einer Schubkarre nach Hause gefahren. Genau. Also wie die Eltern reagiert haben, weiß ich gar nicht, aber es war wohl nicht besonders, besonders schlimm von der Reaktion der Eltern. Ja. So, aber ja, ihr wart jetzt noch da und der ganze Siff war im Badezimmer, in der Gästetoilette vermutlich und auch im Flur. Ganz genau. Mhm. Ja, und jetzt kommt der eigentliche Teil, warum die Geschichte bei uns wahrscheinlich so schnell nicht vergessen wird. Ich kam dann nämlich auf die nicht ganz so grandiose Idee, da noch Mehl drauf zu kippen. Mehl? Mehl. Warum? Ich dachte mir dann, also wie gesagt, ich war ja auch gut angetrunken, dachte mir dann halt, ja, das wird dann schön dickflüssig. Oder beziehungsweise nicht dickflüssig, sondern halt wird schön dick, schön bröckelig und am nächsten Morgen kann man es dann leicht wegsaugen. Dachte ich mir so. Interessante Logik. Ja, nicht wahr. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, genau. Also ich habe auch, wie gesagt, ich hatte mit meiner Verteidigung muss ich sagen, das war bloß meine Idee. Ja. Ausgeführt hat es dann wer anders. Achso, ja, es wurde dann... Auch zu, den soll ich auch grüßen. Schönen Gruß, Tobi. Ja. Ja, also meine Idee war eigentlich bloß so ein bisschen Mehl drauf zu streuen halt und er kam dann halt mit einem Pfund Mehl und hat das dann gleich in das Bad reingeworfen quasi. Mhm. Das war also komplett weiß, alles war weiß. Mhm. Und ja, wir dachten uns dann, na gut, dann wird das wohl so gut durchziehen die Nacht lang. Wir sind dann ins Zelt gegangen, haben dann geschlafen. Im Zelt habt ihr geschlafen? Wir haben ein Zelt im Garten gekriegt. Ach so. Ach, ihr habt das ganze Zeug da liegen lassen dann und seid auch selbst relativ betrunken dann schlafen gegangen. Ja, genau. Also relativ betrunken. Wir waren schon durch diese ganze Aufregung dann schon wieder ein bisschen nüchtern. Ja, ja, verstehe. Aber wir waren noch nicht ganz klar, sag ich mal. Ja, wir haben uns dann halt hingelegt. Irgendwann wurde es dann morgen. Ja, genau. Und wir natürlich gleich schon am nächsten Morgen schon erkannt, dass es halt nicht ganz so die schlauste Idee war. Mhm. Und also schon eigentlich lachend Richtung Klo gegangen. Mhm. Und haben uns schon gewundert, weil unterwegs, das zwischen Garten war noch eine Terrasse, ein Wohnzimmer und dann kam das Bad. Mhm. Und dass auch im Wohnzimmer auf der Terrasse überall weiße Fußabdrücke waren. Mhm. Wir haben uns gewundert und sind dann... ins Bad gegangen und später ist dann noch ein anderer Kumpel aufgewacht, der zu diesem Zeitpunkt, als es alles passiert ist, in der Nacht zuvor schon geschlafen hatte. Mhm. Der ist nämlich nachts aufgewacht und wollte aufs Klo. Und also nichts ahnt natürlich, da reingepatscht. Natürlich. Und ich gehe mal davon aus, dass das Zeug nicht gehärtet war am Morgen. Nein, es war ein bisschen wie Brotteig, kann man vergleichen. Na wunderbar, und es stank wahrscheinlich wie Sau. Es stank, ne? Bestiale, ja. Und er hat auch gar nicht erst realisiert, dass der da, weil überall war dunkel, gar nicht realisiert, dass er da halt in einer Pampe steht. Und erst als er das gemerkt hat, stand er schon mitten im Wohnzimmer und ist dann, hat noch versucht, irgendwie rauszurobben. So, das heißt, ihr musstet das Ganze dann sauber machen an dem Morgen. Wir hatten dann eigentlich die Aufgabe, das irgendwie sauber zu machen, genau. Ist das gelungen? Naja, also die Fußabdrücke waren sogar auf dem Gras und selbst da hat man sie nicht abgekriegt. Wann sind denn die Eltern dann um wie viel Uhr gekommen? Die Eltern, seine Eltern sind eh so ein bisschen so eine Spaßvögel, die haben dann auch plötzlich angerufen und meinten, sie kommen 3 Stunden früher. Ach du je. Was dann eigentlich auch gar nicht der Fall war im Endeffekt, aber natürlich gut Hektik dann noch gemacht. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, selbst wenn man es dann richtig, wenn man dann alles dran setzt, es zu reinigen, der Geruch hängt doch noch eine ganze Weile im Haus wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Also das Bad wurde dann auch wirklich intensiv mit einem Spachtel und mit einem Besen und Wasser und was nicht allem noch bearbeitet. Mhm. Und wurde dann, ich weiß nicht genau, aber ich denke, das war bestimmt eine Stunde oder so, dann war das auch einigermaßen sauber zumindest. Gab es denn Ärger von Seiten der Eltern später? Das gab Ärger, aber glücklicherweise nicht für meinen Kumpel, sondern für den älteren Bruder, der den Herrn eingeladen hat. Ach so. Also er wurde quasi richtig als Unschutzlampen gestellt. Also ist das eher eine spaßige Geschichte, ne? Das war für uns eine spaßige Geschichte. Ja, genau. Es ist, und ich hoffe, dass der so viel getrunken hat, dass der dann auch wieder wohl auf war am nächsten Tag. Ja, der hat gleich am nächsten Morgen dann eine SMS geschrieben und mir geht's wieder so gut. Und aber was für ein Irrsinn, ne? Dass man da die Reste auftrinkt. Da ist man ja schon irgendwie völlig neben der Kappe, ne? Wenn man so weit. Und ihr habt ihn auch nicht davon abgehalten, ne? Ihr habt ja gejohlt wahrscheinlich dabei, ne? Naja, nicht wirklich. Also gut, doch, teilweise schon. Ja, schon, wenn man selbst betrunken ist und jemand macht sowas, dann ist man ja auch nicht mehr ganz... Ja, wie gesagt, er war an sich ganz, ganz normal noch und dann wirklich mit einem Mal war er dann halt weg. Lukas, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, danke schön ebenfalls. Alles Gute, tschüss. Jo, und könnte ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Ja, sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Tschüss. Und ebenfalls 18 Jahre ist Dennis. Guten Morgen. Morgen. Dennis, Partyexzesse. Was hast du erlebt? Also, ich war mit Kumpels so, 15 Mann so. Ja. Waren wir in Disco feiern. Wann denn? Das war so vor 1-2 Monaten so. Ja. Und da kam halt Drogen ins Spiel und viel Alkohol. Mhm. Was für Drogen? Ja, also Ecstasy-mäßig, so Tabletten so halt. Ja. Und da sind wir dann irgendwann um 2 in der Nacht nach Hause, also wollten nach Hause. Mhm. Und haben dann noch einen kurzen Halt gemacht, so. Einfach so an so einer Brücke so daneben so. Wie seid ihr denn nach Hause? Gefahren oder wie? Nee, gelaufen so. Gelaufen, mhm. Ja. Und da ist halt ein Kumpel denn. Also da sind manche immer abgehauen und so gekommen und so. Wir haben halt da, wir standen halt da noch eine Stunde so oder eine halbe Stunde. Ja. Und da ist halt einer dann nicht mehr runtergekommen und dann haben wir halt Krankenwagen und alles gesehen. Und der wollte halt über der Autobahn rennen und wurde angefahren. Ach du je. Ach du je. Hatte 2,5 Promille oder so und dann noch Drogen und so. Das habt ihr gar nicht mitbekommen, du auch nicht. Nee. Weil ihr selbst hackedicht wart. Ja. Der ist dann auf die Autobahn gerannt, gelaufen? Ja, der wollte nicht über die Brücke, sondern der wollte sich den Weg verkürzen, einfach über die Autobahn gelaufen, so, hat nichts mehr mitgekriegt, so wirklich. Und wie schwer ist er verletzt worden? Na, der bleibt schwer behindert jetzt. Der bleibt schwer behindert? Ja. Ach du. Was heißt das? Also, der ist, also, erst haben sie nicht mal gewusst, ob er überlebt, der lag dann im Koma. Mhm. Und jetzt kann er halt nicht mehr sitzen im Rollstuhl, der kann nicht reden, der kann sich nicht bewegen. Ist er denn noch in einem Krankenhaus oder schon zu Hause? Nee, vor einer Woche ist er nach Hause gekommen. Er kann nicht reden? Nee. Hast du ihn besucht? Ja. Das war doch wahrscheinlich... Und es war natürlich, also ich habe mich so, ich fühle mich, sagen wir mal, ein bisschen um Mitschuld auf jeden Fall. Mhm. Und du sagst, er kann nicht sprechen. Hat denn das Gehirn auch Schaden genommen bei dem Unfall? Oder kann er einfach nur nicht sprechen und kriegt sonst alles mit? Nee, das Gehirn hat auch Schaden genommen. Also die mussten so, die Schädeldecke haben sie, ja, wie haben sie das gesagt? Die haben oben die Schädeldecke so, haben sie rausgenommen. Mhm. Der hat dann ein paar, also eine Woche, zwei Wochen so, war im Krankenhaus ohne Schädeldecke. Ja, wenn das macht man, wenn das Gehirn zu sehr anschwillt, ja. Mhm. Ja. Mhm. Und damit haben sie wohl irgendwas gemacht und so, und dann hat es aber auch irgendwie nicht wirklich was gebracht, so. Meinst du denn, dass er jetzt eine geistige Behinderung hat? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Hat er dich erkannt? Also bei mir habe ich hundertprozentig gesehen, dass er mich erkannt hat, auf jeden Fall, glaube ich. Mhm. Also ich habe da mit denen so ein bisschen gesprochen und so. Mhm. Und da hat man auch gesehen, wenn ich rausgehen wollte oder so, dass man hinterher geguckt hat. Mhm. Er ist wahrscheinlich so in deinem Alter, ne? 18, 19, sowas. Ja, ist auch 18, ja. Ja. Und wohnt bei seinen Eltern noch. Ja. Wie viel? 15 Leute ungefähr, sagst du, wart ihr? Ja. Mhm. Ist euch von irgendjemandem, oder wurden euch Vorwürfe gemacht? Ja, sie haben, also, ja, wegen der Drohung, ja, so. Also, es wurde ja gesagt, also, wenn das vielleicht, wenn man nicht so viel, also Drogen genommen und so viel Alkohol, also er hat ja 2,5 Promille, ist ja auch schon ganz schön. Natürlich, und dann Drogen noch? Ja, deswegen wurde uns halt so gesagt, dass wir vielleicht, also das war es, wäre das nicht passiert mit Drogen und so, wäre das vielleicht nicht so gekommen. Ja, ja, klar. Er war völlig neben der Rolle, sag ich mal so, also vorher auch schon ein bisschen, das hat man gemerkt so, also der hat irgendein dummes Zeug gesabbert, sag ich jetzt mal auf Deutsch, wirklich so. Ja. Hast du denn an dem Abend, als du dann mitbekommen hast, was da passiert ist, hast du das überhaupt kapiert oder hast du es erst wirklich kapiert am nächsten Tag, als du nüchtern warst? Ja, am nächsten Tag, ja. Mhm. Also ich habe das, wenn ich arbeit bin, habe ich das nicht mal mehr richtig gewusst am nächsten Tag. Mhm. Habe ich einen Anruf gekriegt von einer Freundin und so. Ach so, du bist dann nach Hause irgendwie gegangen und... Ja, ich habe das ehrlich gesagt nicht so wirklich mitgekriegt. War das denn? Am nächsten Tag kam ein Anruf und dann habe ich das erstmal so richtig mitgekriegt. Dann habe ich gesagt, dass die mich verarschen wollen oder so. Ja. Aber dann hat auch noch die Schwester von dem angerufen und so, hat gesagt, ja, was habt ihr da für Scheiße gebaut und so, ja. Ja. Das heißt, der Kerl ist jetzt für sein Leben gezeichnet. Ja. Da besteht keine Hoffnung, dass der wieder ganz gesund wird. Nee. Das hatten sie mal, also die Ärzte haben mal gesagt, das vielleicht wieder wird, und dann kam der auch in so eine Spezialklinik noch kurz, aber das hat nichts gebracht. Du hast gerade gesagt, dass du dir selbst auch Vorwürfe machst? Ja. Inwiefern? Weil ich sonst nie irgendwie, also ich habe noch nie vorher so viel Alkohol getrunken, mhm. und Drogen eigentlich schon gar nicht. Ich habe, wo ich wohl auch klar im Kopf war, habe ich so gedacht, dass ich vielleicht hätte was machen können oder so, wenn ich da nicht mitgemacht hätte vielleicht. Mhm. Aber, ja. Ja, das denkt man natürlich alles hinterher immer, wenn du, klar, hättest du dazwischen gehen können, wenn du nicht so viel genommen hättest. Ja. Aber das ist ja nur wirklich ein sehr schlimmes, tragisches Ende, ein tragischer Verlauf der ganzen Geschichte. Ja. Was ich jetzt ganz wichtig finde, ist, dass ihr jetzt die nächste Zeit und auch für sehr lange Zeit zusammenhalten solltet und ihn immer wieder besuchen solltet, ihr Freunde. Ja. Und ihn versuchen aufzubauen, einfach da zu sein. Das wird mit Sicherheit gut sein für ihn und auch für seine Familie. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Das muss man aber wirklich dann auch machen, nicht nur die ersten paar Wochen, sondern auch dann über einen langen Zeitraum. Weil das ist so zwei, drei Leute von uns, die kann man voll vergessen. Also die haben mich richtig wütend gemacht, weil die haben seitdem, dass da passiert ist, haben sie sich um den, sag ich mal, einen Scheißdreck gemacht. Die haben mich einmal besucht und so, die haben, genau, als ob sie jetzt so behindert nichts mehr mit denen zu tun haben würden. So. Mhm. Genau darauf wollte ich hinaus, weil ich das schon ahne, dass solche Reaktionen auch kommen, dass man sich dann gar nicht kümmert. Jetzt ist es passiert, es ist sehr schlimm, dass es passiert ist. Von Schuld zu reden ist, glaube ich, nicht richtig. In dem Fall, ihr seid alle jung und ihr habt einen wahnsinnigen Fehler gemacht und aber zumindest das kann, du kannst es dir ja für dich vornehmen, dass du ganz einfach ihn immer regelmäßig besuchst und vor allen Dingen, wo du sagst, dass er dich auch erkannt hat, ist das für ihn hundertprozentig eine Freude, wenn du ihn besuchst. Ja. Ja. Also das habe ich auf jeden Fall erkannt. Der hat immer zu mir so geguckt und so, wo ich losgegangen bin, also hat auch mal nachgeguckt und so. Ja. Also da bin ich mir, denke ich mal, sicher, dass er mich erkannt hat. Jetzt ist das Ganze ja noch gar nicht lange her. Was ist denn jetzt für dich die Lehre oder die Konsequenz daraus? Na, also Alkohol trinke ich noch seltener als vorher schon, also fast gar nicht, sag ich mal. Mhm. Und wenn dann auch nicht viel, dann habe ich mal so 2-3 Bier getrunken, mhm, am Abend vielleicht so. Mhm. Drogen absolut gar nicht mehr. Mhm. Ja. Da kommt ja auch noch was Juristisches mit der Drogen und so, weil wir hatten noch viel dabei gehabt und so. Ja. Ja. Also wir wurden auch kontrolliert, mussten dann zur Aussage da und ja, wegen der Drogen kommt auf jeden Fall noch was. Ja, da wirst du, glaube ich, von allein die Finger von lassen, aufgrund dessen, was da jetzt passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein schlimmes Lehrstück gewesen. Das Ärgerliche war ja, dass die zwei, was ich gesagt habe eben, die sich jetzt kaum, also gar nicht mal um den kümmern, sag ich mal, die haben 2 Tage später oder so, haben sie wieder Drogen genommen, weiter feiert und so, als ob die das ja nicht interessiert. So. Das finde ich auch sehr schlimm. Das finde ich sehr schlimm. Aber von dir habe ich mich auch distanziert und so. Also. Mhm. Okay, dann machst du das ja schon richtig und hast da so die richtige Linie für dich eingeschlagen. Ja, auf jeden Fall. Lieber Dennis, kümmere dich um deinen Freund und um deinen Kumpel. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Ja. Sehr wichtige Sache. Mach's gut. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Benjamin, 21, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Hallo Benjamin. Ja, also ich habe auch zu Partyexzesse was beizutragen. Ja, erzähl mal. Und ja, also es geht um meine beste Freundin. Also wir kennen uns seit 15 Jahren, jetzt seit der Grundschule. Mhm. Und also sie ist 19 jetzt und sie ist jetzt mittlerweile zweimal Mutter geworden. Schon? Ja, mit 15 und 17 jeweils durch 2 Partyexzesse sozusagen. Ach so. Erzähl mal eingehender. Also, ja, also wir waren da 15, waren auf einem, es war ein Nikolausball unserer Schule, also nichts großartig Besonderes im Grunde, aber weil niemand von uns, also wir waren auch relativ betrunken, niemand hatte davor auch schon mal viel getrunken, es war so im Grunde das erste Mal. Mhm. Und ja, sie war ein paar Minuten weg und man denkt sich natürlich nichts dabei. Mhm. Nur ein paar Monate später, wir konnten über alles reden, meint sie zu mir halt, dass ihre Tage ausbleiben und ihr immer übel ist und sie diese Schwangerschaftsanzeichen hat. Hm. Lass mich kurz nochmal fragen. Sie war damals 15. Ja, genau. Du warst ein bisschen älter? Ja, ich bin 2 Jahre älter. Genau. Aber da ist zwischen euch nie was gelaufen, ist einfach nur eine gute Freundin. Nein, wir sind rein platonisch. Rein platonisch. Mhm. Ja, genau. Okay. Mhm. Ja. Und Ja, genau. Sie meinte dann zu mir, sie hätte mit ihrer Mutter darüber gesprochen, weil sie nicht wüsste, was es ist. Mhm. Und die hätte gemeint, dass sie es nicht ganz glauben kann, aber dass eben so diese Schwangerschaftsanzeichen sind. Ja. Hat überprüfen lassen und dann kam das nach, glaube ich, 3 Monaten war es, oder 4, kam es dann heraus, dass sie eben schwanger ist. Und das ist auf dieser Party passiert? Ja, also sie meinte zu mir, das wäre das einzige Mal damals gewesen, dass sie wirklich Sex hatte. Du warst ja auch auf dieser Party. Ja. Und sie war da mal kurzzeitig weg oder wie? Ja, also man ist halt auf der Party, das sind mehrere hundert Leute. Ja, klar, da sieht man, verliert man sich schon mal aus den Augen für eine Weile. Genau. Da denkt man sich ja auch nichts dabei. Aber sie hat dir doch dann sicher erzählt, was da passiert ist. Wo war sie? Mit wem war sie? Ja, also sie hat es dann auch erst ein paar Monate später, sie hat sich da auch nichts dabei gedacht im Grunde. Und es wäre ein Junge gewesen, war auch 2 Jahre älter, also in meinem Alter jetzt, der auch ziemlich betrunken war, sie auch. Sie hätten beim Tanzen praktisch kennengelernt oder miteinander getanzt. Und er hätte sie dann, ich will nicht sagen, mitgezogen. Also es war jetzt nicht gegen ihren Willen. Ja, also es war keine Vergewaltigung. Nein, nein. Ja. Also er hat sie verführt, kann man es vielleicht im sagen. Im Grunde, ja. Ja. Und sie hat dann naiv, wie sie war, mitgemacht. Ja, also betrunken, das erste Mal wird Alkohol getrunken. Mhm. Und sofort schwanger geworden. Ja, und dann nicht an das Nötige gedacht. Ja. Und ja. Das war natürlich dann wahrscheinlich für Sie und für die Eltern und für die Familie und alle ein Mega-Schock, dass sie dann mit 15 Jahren schon schwanger war und unter den Umständen schwanger geworden ist. Auf jeden Fall. Aber beides kommt da zusammen. Also, dass sie schwanger wurde und dann auch auf die Art und Weise. Das war genau, also genau. Aber man hat sich dann entschieden, dass sie das Kind bekommen soll. Auf jeden Fall. Sie hat das auch für sich so entschieden? Ja, weil sie auch durch die christliche Einstellung, sag ich mal, da gegen Abtreibung und sowas war. Sind die und Eltern, auch durch ihre Familie und Freunde gab es da die Unterstützung. Hat die denn dann von ihren Eltern großen Ärger bekommen? Also am Anfang schon. Also für die Eltern ist da eine Welt zusammengebrochen. Also das sind halt sehr christliche Eltern, katholisch und alles. Ja. Und da hat man ja, ich will nicht sagen, kein Sex vor der Ehe, aber es ist ja schon, schon was Hartes dann in den aber die haben dann zu dem Mädel gestanden und haben gesagt, wir ziehen das zusammen durch. Ja, genau. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich ihr helfe, so gut es geht und alle und die Freunde und alles. Deshalb. So, jetzt bin ich aber hochgespannt, was du weitererzählen wirst. Sie ist nochmal schwanger geworden auf einer Party. Ja, 2 Jahre später, dann was ist 17? Erzähl das mal genau, das ist ja unglaublich. Es war im Grunde fast ähnlich. Auch auf einer Party gewesen, dann schon eine größere Party von der Schule. Auch viel getrunken und auch verführt worden. Aber das Problem ist, ich weiß nicht genau, ob sie da noch irgendwelche härteren Drogen genommen hat. Zumindest war sie an dem Abend wirklich sehr, also sehr, sehr merkwürdig und sehr aufgedreht. Und sie hat dir das auch nie offen erzählt, ob sie noch andere Drogen genommen hat. Ich habe sie gefragt, sie meinte, sie hätte nicht bewusst welche genommen. Das glaube ich jetzt. Ich meine, ich glaube ihr, was sie sagt. Aber was für eine absurde Biografie dann deine Freundin hat, dass sie 2-mal schwanger geworden ist auf einer Party. Es ist, das Problem ist, sie ist nicht dumm oder sie ist nicht. Also beim ersten Mal kann man ja sagen, okay, die war 15, die hatte keine Erfahrung, die war betrunken. Da kann sowas passieren. Es ist furchtbar, dass es passiert, aber beim zweiten Mal bin ich jetzt schon sehr skeptisch, wo ich da denke, die war da schon 17, die war schon Mutter, die wusste, wie es geht. Also er musste ja schon sehr weggeknallt sein, um nicht zu wissen, was du tust. Ja, das ist das, was ich mich seither auch immer frage, weil sie war nicht so weggeknallt, wie du jetzt sagst, dass sie nicht mehr zurechnungsfähig wäre. Oder sowas. Ja, und dann kann man es nicht verstehen. Ja, das ist mein Problem. Also wir haben uns da auch... Aber wenn du sagst, ihr seid so gute platonische Freunde, da redet man darüber. Hat sie dir dann nicht ganz offen erzählt, was da wie das so im Detail abgegangen ist? Sie meinte, dass sie einfach im Grunde nicht daran gedacht hat. Weil sie zwar nicht sturzbetrunken war, aber schon betrunken und... Kann ich nicht glauben. Kannst du es glauben? Ich weiß es nicht. Also im Grunde... Ich meine, sie hat im Grunde keinen Grund, mich anzulügen. Ja, klar, ja, das stimmt, hast du recht. Und ja, vielleicht ist es ja. Man urteilt da vielleicht auch zu schnell. Vielleicht war sie doch erheblich betrunken und hat einen kleinen Filmriss gehabt, irgendwie so ein bisschen, und dann. Ja, dann denke ich mir halt, warum, also ich hätte es ja irgendwie dann merken müssen, wenn sie komplett. Ja, vielleicht nicht komplett, vielleicht war es nur so ein bisschen. Ja. Ich meine, sie wird es ja nicht darauf angelegt haben, schwanger zu werden. Das bestimmt nicht, nee, klar. Und sie ist keine dumme junge Frau. Nee, auf keinen Fall. So, jetzt erzähl mal von den Eltern. Die Eltern sind doch irre geworden vor Zorn, oder? Also die Eltern, sie haben sie dann erstmal, erstmal zum Onkel sozusagen abgeschoben, weil, also sie wollten es praktisch nicht mehr in ihrem Haus haben, oder halt der Familienruf war ein bisschen abonniert. Ja, allerdings. Wenn die so gestrickt sind, die Eltern, so meine ich das. Wie bitte? Das kann ich mir vorstellen. Wenn die Eltern so gestrickt sind, wie du sie beschrieben hast, ist der Ruf ruiniert, ja. Weil der Vater hat eine gute Wirtschaftsposition und dann denkt er, seine Familie ist als Ruf geschädigt und alles. Sie musste ein halbes Jahr zu ihrem Onkel ziehen, der auch in der Stadt wohnt, aber da eine andere Einstellung hat und sie aufgenommen hat und da mitgeholfen hat. Jetzt mittlerweile ist es wieder in Ordnung. Also die Eltern brauchten jeweils einfach sehr lange Zeit, sich daran zu gewöhnen. Aber das heißt, die haben jetzt wieder Kontakt miteinander und beide Enkelkinder sind akzeptiert und geliebt auch. Ja, also es gibt schon noch etwas Distanz. Also wenn ich jetzt sehe, also meine Schwester haben auch schon Kinder, also meine Eltern sind auch Großeltern, da ist es schon noch was anderes. Weil es da einfach, die sind in dem normalen Alter, wo man es kriegt, verheiratet und alles. Also findest du, dass die Eltern deiner Freundin schon in gewisser Weise distanziert mit ihren Enkeln, in gewisser Weise mit den Enkeln umgehen? Ja, schon etwas. Also mir kommt es schon manchmal so vor, als ob sie so denken, das sind nur so halbe Enkel. Oder auch gemein, ne? Also saugemein, wenn die christlichen Menschen sich so verhalten, ne? Das ist das, was ich immer denke, ja. Die sollten froh sein, dass die Kinder gesund sind und dass alles gut gelaufen ist. Und gut, es ist damals seltsam entstanden, aber darum geht's doch jetzt gar nicht mehr. Die Väter sind nicht mehr rekonstruiert worden von den Kindern? Nein, also das hat auch damals auf beiden Partys niemand so wirklich mitbekommen. Also wir haben auch noch weitere Freunde befragt, ob die gesehen haben, mit wem sie da mit ist. Das heißt, sie würde die Väter auch gar nicht wiedererkennen? Wiedererkennen vielleicht schon, aber ich meine, wir sind jetzt in München, größere Stadt, sieht man die nicht sofort wieder. Vater unbekannt für die Kleinen. Mhm. 19 Jahre, zwei Kinder durch so einen Party-Exzess. Ja. Hat sie einen Freund im Moment? Nein, sie ist jetzt gerade solo. Ja. Ja, genau. Aber, ja, also sie ist jetzt nicht ihr Leben zerstört oder sowas, aber ist natürlich schon eine, sag ich mal, krasse Erfahrung, durch sowas dann so früh zwei Kinder zu haben. Das glaube ich definitiv. Ja. Ihr seid gute Freunde und bleibt es auch. Auf jeden und Fall. Und für dich war das nie ein Thema, dich von ihr zu distanzieren oder so, weil das passiert ist? Nein, gar nicht. Also sie ist meine beste Freundin und das wird sie auch bleiben. Und mir macht es Spaß, diese Onkelrolle. Ja, bist ein junger Onkel dann, ne? Ja, genau. Ja. Benjamin, danke für deinen Anruf und bestell ihr schöne Grüße von mir. Ja, alles Gute wünsche ich. Danke auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich glaube, wir haben im Fernsehen einen Sendeausfall. Zumindest zeigt mein Monitor das hier an. Ich weiß aber nicht, ob wir im Fernsehen noch zu hören sind. Ich höre gerade, andere Leute haben ein Bild, dann liegt es hier wohl an meinem Monitor. Okay. So, das Thema heißt Party-Exzesse. Und wenn ihr gerne mit mir über Party-Exzesse sprechen wollt, die ihr erlebt habt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Weiter geht es mit Eileen. 19 Jahre. Guten Morgen, Eileen. Ja, hallo Domian. Hallo Eileen, schön, dass du da bist. Ja, bei mir ist auch gerade das Bild ausgefallen, wollte ich dir nur als kleine Information sagen. So, dann spinne ich nämlich nicht. Liegt das vielleicht irgendwie am Satelliten? Wohnst du in Nordrhein-Westfalen oder außerhalb von? Ich wohne in Berlin. Also in Berlin, Hörst du uns denn, ist der Ton noch da? Nee, also jetzt über Fernsehen nicht, weil ich höre dich jetzt über das Telefon. Totalausfall. Genau. Okay. Ja. So, Eileen, 19 Jahre alt bist du? Genau. Was ist passiert? Ja, also ich wollte sagen, also ich habe damals immer mit 14 Jahren, wie fing das bei mir an, da gab es bei uns den Chattertreff in Berlin immer. Was gab es? Den Chattertreff. Chattertreff, ja. Mhm. Ja, also da haben wir uns halt immer einmal in der Woche, jeden Freitag, getroffen in Berlin. Mhm. Und ja, da haben sich dann halt so Freundschaftsgruppen ergeben, kann man so sagen. Man halt kennt sich halt so durch den Chat und hat sich halt dann so kennengelernt. Dann sind wir zum Kumpel feiern gefahren, sind nach Hause. Und ja, da hat sich das dann so entwickelt, dass wir irgendwie halt immer angefangen haben, da rumzukissen, um es so zu sagen. Ja, aber ihr wart, wir halten uns nochmal fest, 14 Jahre, ne? 14 Jahre, genau. Ja, meine Kumpels waren meistens immer älter, weil ich schon immer so ein bisschen geistig voraus war bei den anderen. Verstehe. Ja, wir waren halt dann da. Also die meisten anderen Jugendlichen haben auch immer noch Alkohol getrunken mit, was ich komischerweise nie gemacht habe mit 14. Ich war auch damals immer der Einstellung, obwohl alle um mich herum gekifft und gesoffen haben, nein, ich nehme nie was und ich nehme keine Drogen. Und, aber dann hast du es doch getan. Und dann habe ich es doch getan, ja. Irgendwann, ja. Dann habe ich halt mit den Kirchen angefangen und es wurde bei uns so zelebriert wie damals so ein bisschen in der Hippie-Zeit, wo man das so kannte, so Joint durch die Gegend reichen und so. So saßen wir sozusagen auch jeden Freitag immer da. War eine Zeit lang auch ziemlich lustig und so. Und ja, Leute, die sich vorher nicht kannten, kamen am nächsten Tag zum Beispiel auch dann aus dem Schlafzimmer von dem Kumpel raus und sahen ziemlich zufrieden aus. Man konnte sich schon denken, was sie da gemacht haben. Naja, und wir haben halt auch ziemlich lustige Partyspielchen gespielt. Unter anderem halt hatten wir damals ein UNO-Spiel, aber wir alle hatten halt keine Lust, richtig UNO zu spielen, weil es irgendwie halt zu langweilig und wir hatten halt das Spiel ein bisschen abgewandelt. Die saßen halt im großen Kreis und hier hat jeder so seinen Namen gesagt. Also so, und der eine hatte die Karten immer abgedeckt, hat immer einen Namen von Typen gesagt und bei dem die blaue 4 war, der musste immer ein Kleidungsstück ablegen. Ach, wie spannend. Man könnte es auch einfacher machen mit Flaschen drehen. Ja, könnte man machen. Hätte man einfacher gehabt, okay. Ja, aber es hatte man mehr Spannung aufgebaut, weil das Kartenspiel wurde immer nach jedem Mal, nachdem die blaue 4 war, neu gemischt. Natürlich. Natürlich immer mal gucken, wer Karl denn jetzt nun dran ist und wer war als erstes nackig sozusagen. So, ich halte nochmal fest, du warst 14 Jahre, hast schön gekifft zum ersten Mal, was heißt schön, also heftig, im Sinne von heftig gekifft und ihr wurdet allmählich alle etwas nackiger. Genau. Und du auch. Ja, und ich auch, aber es kam Gott sei Dank nicht zu irgendwelchen Übergriffen irgendwie sexuell oder so. Also, sahst du denn dann irgendwann ganz nackt da? Ja, also man ging dann nachher so nach einer Zeit in einer kleineren Gruppe weiter, weil der Rest war dann doch zu feige sozusagen mitzumachen. Und dann saß man nachher nur in der Vierergruppe, da also war es dann auch nicht so schlimm. Und die anderen waren schon alle älter als du, ne? Ja, die anderen waren alle älter, also mindestens 1-2 Jahre so. Ja. Ja, und dadurch hat sich halt bei mir ergeben, dass ich dann im Nachhinein dann halt meinen ersten Freund kennengelernt habe und der war halt auch Kiffer und dadurch bin ich halt dann Marihuana-süchtig geworden. Ach so. Ja. Was dann weniger zum Schmunzeln ist, sondern eine sehr ernste Sache ist. Genau, weil das bei uns halt so richtig zelebriert und halt im Himmel wurde, so wie bei den ganzen anderen Jugendlichen der Alkohol. Das müssen auch deine Eltern da mitbekommen haben damals, als du 14 warst. Naja, nicht wirklich, weil also es war so, wir haben halt einen Abend gekifft und waren halt über Nacht da und am nächsten Morgen sind wir halt dann nach Hause gefahren. Und wir haben halt, ja, habe ich bei meiner Mutter angerufen, ich traf meinen Kumpel und kam am nächsten Tag halt wieder nach Hause, normal. Ja. Meine Mutter hat zu sagen gemerkt, dass meine Klamotten ziemlich komisch gerochen haben. Aber die hat nicht irgendwas gewittert, wie ernst es vielleicht ist. Naja, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im Nachhinein später hatte ich sie es dann gesagt, weil ich kann meine Mutter auch nicht belügen. In der Hinsicht bin ich nicht so. Ja. So, im Prinzip durch diese frühen Partyexzesse bist du Marihuana abhängig geworden. Genau. Und jetzt bist du 19 Jahre alt. Und kiff immer noch. Und kiffst immer noch. Ja, hab immer noch ein paar Freunde, also der Partykreis hat sich nach einem halben Jahr sozusagen aufgelöst, weil die anderen hatten wahrscheinlich auch alle keine Lust mehr so darauf. Hat es sich dann ein bisschen reduziert? Ja, unsere die Partyexzesse auch, ja, die gingen auch mit der Zeit immer weiter zurück. Ich meine, rauchst du auch weniger? So, naja, also ich rauche halt immer noch täglich, leider. Ja. Zu sagen, weil ich eigentlich wirklich aufhören will, aber es ist immer so, weißt du, ich bin immer in einer Gruppe von Kiffern, das sind meine Freunde ein paar, wirklich schon langjährige. Das ist natürlich das Üble. Letztendlich kannst du nur rauskommen aus dem Teufelskreis, wenn du auch den Freundeskreis wechselst. Ja, ich sage immer zu meinem Kumpel, wollen wir nicht mal aufhören? Und dann sagt er noch, ja, können wir ja dann mal machen. Und nein, wa? Das musst du alleine durchziehen. Ja, klar. Das musst du alleine konsequent für dich durchziehen. Damit ist wirklich nicht zu spaßen. Wenn du auf Dauer wenn du auf Dauer Kifferin bist, macht es dein Gehirn breit und zu Brei. Das ist so. Ja, und vor allem man hat diese Antriebslosigkeit in sich. Absolut, absolut. Was machst du denn so in deinem Leben? Ich bin jetzt dabei, auf der Abendschule meinen Hauptschulabschluss erstmal nachzuholen, weil das durch dieses Kifferei leider auch nicht so geklappt hat. Also. Mensch, Aileen, dann pass bloß auf, dass dir das jetzt nicht nochmal kaputt gemacht wird durch die Kifferei. Ja, hoffe ich auch. Also ich meine, du bist ja auf einem guten Weg. Wenn du das hier schaffst mit dem Abschulabschluss, Hauptschulabschluss, ist das ja schon mal eine gute Sache. Ja, klar. Ich glaube, das geht nur mit Konsequenz, indem du dich da rausziehst aus dieser Szene und dir versuchst, allmählich einen anderen Freundeskreis aufzubauen. Ja, klar. Nur so geht es. Hast du nur schon heftige Erfahrungen gemacht in deinen jungen Jahren? Ja, deswegen ja. Und ich habe auch gemerkt, dass das halt nicht das Wahre ist. Deswegen bin ich wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die noch gar nicht so richtig in der Disco waren, weil ich weiß, da würden sie mir den ganzen anderen Scheiß anbieten. Ja, genau. Deshalb da halte ich mich da sowieso erstmal vom Fernsehen. Ja. Ich nehme mich jetzt dann erstmal auf meine Schule, die leider erst wieder Februar anfängt. Aber da werde ich dann schon weiter. Aileen, ich würde gerne, ich würde mich jetzt gerne von dir verabschieden, aber würde auch gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, die dir vielleicht noch einfach ein paar Tipps an die Hand geben kann. Na klar, würde so. Selbsthilfetechnisch. Ja. Gut. Wäre ganz lieb. Sehr gerne. Du legst auf, Heide ruft dich an und dann kannst du ihr auch deine Adresse sagen. Alles klar, Domian. Du machst eine geile Sendung. Ich gucke dich jeden Abend. Dankeschön. Schönen Gruß nach Berlin. Okay, danke. Tschüss. Und hier ist Oliver. Oliver ist 29. Hallo, Oliver. Ja, schönen guten Morgen. Oliver, was ist denn dein Exzess gewesen? Also der ist schon lange her, das war vor 10 Jahren. Ja, da hatte ich einen schweren Verkehrsunfall nach einer harten Partynacht sozusagen. Oh, du bist selbst gefahren? Ja, genau. Erzähl mal. Also wir waren auf einer Hausparty gewesen und ja, da waren damals halt auch Drogen und so alles im Spiel. In den jungen Jahren, wenn man naiv ist und so, da passiert das ja schon mal. Mhm. Und das war dann auch schon so früh, um 7 oder so. Und ja, da wollten 4 Leute nach Hause gefahren werden von mir. Und ich hatte nur so einen Golf, so einen 2er, so einen alten. Mhm. Und mein Bruder war auch auf der Party gewesen und ja, der hat einen BMW mit mehr PS und habe ich ihn halt gefragt, ja, komm, kannst du mir dein Auto geben, die wollen nach Hause gefahren werden. Mhm. Und er hat nach langem Zögern gesagt, ja gut, nimm's halt. Ja. Na gut, dann bin ich dann nach Hause gefahren, also nach meiner Heimat sozusagen, mit den 4 Leuten und auf dem Hinweg ist halt nichts passiert. Aber du hattest getrunken und hattest Drogen? Drogen, ja genau. Drogen. Mhm. Und da war ich im Nachhinein glücklich, dass das auf dem Rückweg passiert ist. Und dann bin ich halt zurückgefahren und da war so eine lange Gerade gewesen. Mhm. Und halt mit dem BMW vor mir war jemand gewesen, der hat auch schon so 100 ungefähr drauf, wie man auf der Landstraße halt fährt, so Geschwindigkeit normal. Und den habe ich dann halt überholt. Mhm. Und dann beim Einscheren bin ich zurückartig, habe ich eingelenkt und ist mir der BMW ausgebrochen. Und dann hat es mich auf der Straße gedreht und dann im Gegenverkehr rein. Mhm. Und das war ein Corsa gewesen. Und da waren 4 Leute drinnen, der hat sich überschlagen. Ach du Jörg. Ja, und das war richtig extrem. Also frontal Zusammenstoß mit einem kleinen Wagen mit 4 Leuten. Wie schwer waren die Leute verletzt? Wie schwer warst du verletzt? Gar niemand war verletzt. Niemand war verletzt, mein Gott, was für ein Keiner Glück. Hat eine Schramme, hat gar nichts. War nur Blechschaden gewesen. Was für ein das Glück. War halt mein Glück gewesen damals. Aber hallo. Das hätte aber auch ganz, ganz schlimm ausgehen können. Ganz böse ausgehen können. In welcher Geschwindigkeit bist du auf den Opel raufgerast? Also naja gut, also ich habe die vielleicht mit so, ja wenn die 100 gefahren sind, vielleicht mit 120, 130 überholt und dann durchs Schleudern wird sich ja die Geschwindigkeit, denke ich mal, ein bisschen verringern. Mhm. Ich denke mal so mit 80, 90. Was ja auch eine ungeheure Wucht ist. Ne? Aber die Polizei hat mir im Nachhinein gesagt dann, der Corsa muss schon gestanden haben, weil der mich ja die lange Gerade war und der hat mich ja kommen sehen, drehen sehen. Ach so. Und der ist dann rechts rangefahren und hat gedacht, ich komme nur vorbei, aber dann wahrscheinlich im... Und mich hat es am Heck getroffen, das war halt auch mein Glück gewesen. Wäre ich es an der Fahrerseite getroffen gewesen, da wäre es natürlich schlimmer ausgegangen, das Ganze. Wie ist die Sache denn für dich juristisch ausgegangen? Ja, da war halt Gerichtsverhandlung, wurde halt angeklagt wegen Eingriff in Straßenverkehr und Verkehrsgefährdung, genau. Mhm. Und da war halt Verhandlung gewesen und dann haben sie mir 8 Monate den Führerschein weggenommen und ja, ich musste halt Geldstrafe bezahlen. Das wie viel? Das waren damals in Mark, ich glaube 800, 900 Mark oder sowas. Ja. Ja, und halt 8 Monate Führerscheinentzug. Das waren aber 10 Schutzengel im Dienst an dem Morgen. Sozusagen. Und das war auch genau am Muttertag gewesen, da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Ich musste ja dann auch noch meinen Bruder anrufen, ne? Oder beziehungsweise jemanden dort in der Disco und dem Bescheid sagen, hallo, ich habe gerade dein Auto zerlegt, sozusagen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das für dich die absolute ultimative Lehre war, niemals Alkohol oder Drogen zu nehmen, zu trinken, richtig. Wenn du fährst. Genau, so Also daraus habe ich wirklich gelernt, aber auch Tage danach, da ging es mir da auch richtig übel. Glaube ich, das ist ja ein Schock, wenn man sowas erlebt hat. Oliver, die Sendung ist rum. Ich danke für deinen Anruf, alles Gute wünsche ich dir. Ja, gut, dir auch, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Unser Thema Partyexzesse in der Technik. Annette, Bastian, für die Bildstörungen bitten wir um Entschuldigung. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio, 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Radio 1 Uhr, 1 Festival. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und sage tschüss. Bis morgen. Bye, bye.